Der Elektropionier Klaus Schulze war immer schon erfreulich unverschroben. Tangerine Dream waren strenge Musikbeamte, Popol Vuh ein priesterlicher Tyrann, Kraftwerk beinharte Intellektuelle. Klaus Schulze aber war immer irgendwie der Rabauke von nebenan, der Abitur gemacht hat, mit dem Lötkolben in der Hand. Als er mal in der Berliner Passionskirche spielte und das Kernstück seiner Hightech-Anlage, der Computer, aus dem fast alle Musik kommen sollte, nicht funktionierte, sagte er: Ihr könnt das Geld wiederkriegen, aber wer will, kann hierbleiben. Ich spiele dann eben auf den kleinen Synthesizern. Und weil er das noch kann, klingt sein elektronisches Gedöns auch niemals nach Plastik. Er schraubt und regelt Flächen und erstaunliche akustische Geschehnisse, die einen mit der Macht von Naturgewalten überschwemmen. Man versteht diese Töne und Klänge und Geräuschbreitwände nicht. Man taucht unter in ihnen, taucht hinein in unbekannte Sphären. Und jetzt klappern einige seiner Maschinen vor sich hin, einige schwellen selbsttätig in wabernden Teppichen an und ab, und der Meister guckt durch seine Brille auf digitale Anzeigen, schiebt Regler von Filtern und Speichern hin und her, drückt auch schon mal ein paar schwarze und weiße Tasten auf dem Keyboard und grinst immer wieder zwischendurch, wenn ihm ein besonders feines Intermezzo gelungen ist. Die Dame schwebt er, dass sie steht, an den Gestaden dieses Meeres aus Klängen und ruft einzelne Klagelaute darüber oder erzählt wortlose Anekdoten mehr als Geschichten. Diese singende Nebelin von Avalon, Lisa Gerard, Australierin, die vor Hunderten von Jahren, so scheint es beinahe, mit Dead Can Dance aus dem vertrockneten Boden der Nachpunk- und Wavezeit quoll, als die Bierdosen weggeräumt und die Brandblasen verheilt waren und die Leute ihre ratlose Schwermut jetzt gern vertont hören wollten. Und Dead Can Dance sammelte damit eine treuere Gefolgschaft als Hertha BSC, fast zwei Jahrzehnte lang, bis 1998. Lisa Gerard kann allerhand mit ihrer Stimme machen. Sehr feine Nuancen, sie wechselt ständig zwischen Brust- und Kopfstimme, hinab bis zum tiefen Tenor und hoch bis zum Sopran und naturgeräuschhaftem Quietschen. Eigentlich hat sie eine Altstimme. Als Stimmperformerin hat sie die Songstruktur längst aufgelöst, wirbelt die Ausdrucksformen durcheinander, katapultiert einen durch iranisches Bergland, bulgarische Weissagerzelte, gälische Sagenwelt und arabische Wüstennächte, einen portugiesischen Fado-Abend, einen Blick durch die offene Tür eines Varieté, eine Floßfahrt auf dem Hades. Ihr Gesang ist eine Art Planetarium für Ohren und Fantasie. Kinosessel wären empfehlenswert. Lisa Gerard singt in einer Lautsprache. Manche beschwören auch, sie singe im biblischen Sinne in Zungen. Aber dafür ist sie wahrscheinlich denn doch zu geerdet. Filmmusikkomponistin. Beispielsweise hat sie für den ziemlich harten Kriegsfilm Black Hawk Down komponiert und für den Gladiator-Soundtrack gesungen. Klaus Schulze, 62, und Lisa Gerard, 48, haben sich musikalisch sehr aufeinander eingespielt, in der Improvisation wie auch in manchmal sehr sperrigen Passagen. Und wenn man Rocksongs als Pflaster auf die Seele legen kann, dann ist dies hier ein akustischer Vollkörperverband.